Die kleinen Träume sind vergangen in der Vergangenheit. Die Gegenwart, die ist voll Power und jetzt geht es satt. Du träumst nicht mehr, du bist der Held, auch wenn es keiner sieht, sie sind nur blind. Du hast es geschafft, du bist der Mensch, der im Mittelpunkt steht. Es fühlt nur der Kreis um dich herum. Es fühlt nur der Kreis um dich herum. Es fühlt nur der Kreis um dich herum. Nur der Kreis um dich herum. Im Augenblick siehst du nur Mut, doch das ist eine Illusion. Dein Selbst, das kann sich nicht mehr fangen. Es lebt in einer anderen Dimension. Glaub doch mal, was dir gesagt wird. Hör doch mal, wer tief in dir schreit. Schließ die Augen nicht, selbst wenn es dich heut bricht. Träume sind vergangen in der Vergangenheit. Die Gegenwart, die ist voll Power und jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Siehst du nur Mut, doch das ist eine Illusion. Dein Selbst, das kann sich nicht mehr fangen. Es lebt in einer anderen Dimension. Glaub doch mal, was dir gesagt wird. Hör doch mal, wer tief in dir schreit. Schließ die Augen nicht, selbst wenn es dich heut bricht. Glaub doch mal, was dir gesagt wird. Hör doch mal, wer tief in dir schreit. Schließ die Augen nicht, selbst wenn es dich heut bricht. Es bricht dich nämlich auf, bricht dich nämlich auf. Nur die harte Schale bricht es auf. Bricht dich nämlich auf. Bricht dich nur auf. Bricht dich nur auf.